Blick und für dein Leben von dem Glanze des Ruhms umgeben, steigt zu himmelslichten Höhen deines Volkes frommes Flehen. Fielest du von Mörderhänden, fielest du von Mörderhänden, wehe dann dem Vaterland. Wo du immer nur machst weilen, ewig wachen deine Freunde und zu Hilfe dir zu eilen, sich für dich den Tod zu weinen. Ja, glaubt der Hass, sucht seine Opfer, will dich treffen mit blutiger Hand. Fielest du von Mörderhänden, fielest du von Mörderhänden, wehe dann dem Vaterland. Ja, der Hass sucht sein Opfer, dich zu treffen braucht er Tick und Verrat. Solltest du als Opfer fallen, dann wehe, dann wehe dem Vaterland, wehe dann dem Vaterland.